Transparenz für die Ohren. Krenest hier, Bernd Pirat. Ich habe heute eine sehr verschnupfte Besucherin im Krenest. Die klingt nicht immer so, soll ich sagen. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Ich bin Lilly aus dem Kreisverband Leipzig in Sachsen, aber das ist ja bekannt. Ich bin auch Koordinatorin der Bundes-AG Arbeitspolitik. Und ansonsten versuche ich gerade, da wir Kommunalwahl in Leipzig haben, schauen wir mal, ob wir ins Rathaus kommen, und ich hoffe, ich bin dann mit dabei. Ja, da drücke ich doch vorne ab. Erstmal die komplette Daumen für. Danke. So, aber du sagtest gerade schon Arbeitspolitik. Wir haben uns heute getroffen, um mal so ein bisschen ganz kurz über die Hintergründe von der Geschichte zu sprechen, die letzte Woche gelaufen ist. Und zwar das mit dem Jobcenter. Kannst du ganz kurz den Zuhörern erzählen, was da passiert ist? Passiert ist Folgendes, ich kann es im Nachhinein nur rekonstruieren, es muss aber ungefähr so gewesen sein. Ich habe gesucht, da ich wusste, dass die Jobcenter-Telefonlisten veröffentlicht werden mussten, nach einem Urteil, was hier das, ich glaube, Verwaltungsgericht Leipzig gefällt hatte. Und zwar hat unser ehemaliger Oberbürgermeisterkandidat, den wir mit den Piraten noch unterstützt haben, der Dirk Feiertag, das eingeklagt. Und hat eben auch Recht bekommen, und genau dieses Urteil habe ich im Prinzip mal mit Aktenzeichen gesucht und bin dabei über die Seite von dem Harald Thomé gestolpert, der diese Jobcenter-Telefonlisten eben seit dieses Urteil in der Welt ist schon veröffentlicht. Und da habe ich halt gelesen, dass er in einer knappen Woche, also es muss so um 8.1. gewesen sein, also dass er in einer knappen Woche das abschalten muss, weil er eben massivst von denen angegangen wird. Und dann habe ich über Twitter über mehrere Tage immer zu unterschiedlichen Uhrzeiten einen Tweet abgesendet, habe erstmal gedacht, lasst uns irgendwie einen Mirror machen, dass wir das auf jeden Fall erstmal gesichert haben. Und ich glaube, der Korax war es dann, der das aufgenommen hat und dann eben auch zum Beispiel erst beim Landesvorstand hier in Sachsen einen Antrag gestellt hat, dass wir das auf der sächsischen Seite hochladen. Und von da hat sich's, glaube ich, gleich hochgehangelt zum Bundesvorstand, und der hat es dann natürlich gleich ganz groß gepusht, was super war. Genau. Fangen wir vorne an. Du sagtest, es gibt ein Urteil, dass die herausgegeben werden müssen. Das hängt mit dem Informationsfreiheitsgesetz zusammen, meine ich. Das ist richtig, darauf hat sich der Dirk Feiertag in seiner Klage bezogen und natürlich auch allgemein auf die Möglichkeit, dass eben sowieso Jobcenter ja auch für die Arbeitslosen, für die Arbeitssuchenden, für die Hartz-IV-Empfänger einfach erreichbar sein müssen, weil es oftmals um Tage, Minuten geht für irgendwelche Entscheidungen, und weil im Moment die Möglichkeiten, die Jobcenter zu erreichen, einfach unterirdisch sind. Genau, man landet erst in einem Callcenter, und wenn man ganz viel Glück hat, ruft doch mal irgendwann jemand zurück. Das ist richtig. Meistens ist das auch eventuell dann, wenn man vielleicht selber nicht ans Telefon gehen kann oder wenn man halt auch gar nicht weiß, wer es ist, weil die mit unterdrückter Rufnummer anrufen. Und wenn man ganz großes Pech hat, das ist mir auch schon zu Ohren gekommen von einigen, wird dann im Prinzip gesagt, gut, wir haben dreimal angerufen an dem Tag, sie waren nicht da, das ist unerlaubte Abwesenheit. Dann wird gleich noch eine Sanktion draus gedreht, genau. Ja, also hat man unter Umständen eventuell mal einfach die Arschkarte, obwohl man vielleicht nur mal eben einen Müll runterbringen war. Und man kann ja halt auch nicht zurückrufen, weil man bei einem unbekannten Anruf gar nicht weiß, war es die Oma oder war es das Jobcenter. Genau. Gut, Informationsfreiheitsgesetz ist ein Jedermannsrecht. Das bedeutet, nach diesem Urteil könnte jeder, der wollte, das bei seinem Jobcenter anfragen und würde die herausgegeben bekommen. Ist das so korrekt? Das ist prinzipiell so korrekt, obwohl das Jobcenter natürlich gegen dieses Urteil in Revision gegangen ist. Deswegen ist es im Moment alles noch in der Schwebe. Aber da viele eben trotzdem diesen Weg gegangen sind, diese Listen herausgebeten haben wollten, wollte unter anderem der Herr Thomé es ihnen einfach nur einfach machen, damit halt nicht, wie hier zum Beispiel in Leipzig, vielleicht 50.000 kommen und sagen, wir würden jetzt gerne mal die Liste haben, und das Amt dann ganz viel Aufwand hat, machen wir es einfach, einer fragt und an dem Rest wird es verteilt. So wie das halt auch früher war, nur dass jetzt die Verteilung übers Internet leichter ist. Früher ist es halt durchkopiert und von Hand zu Hand gegeben worden. Jetzt haben wir es etwas leichter. Ja, theoretisch. Weil, wie du sagtest, der Thomé ist angegangen worden, diese Listen doch zu depublizieren. Ich habe da irgendwas von Androhung von sehr hohen Geldforderungen gehört. Ja, ich glaube, es war ein Jobcenter aus Berlin, darauf würde ich mich jetzt zwar nicht festnageln wollen, aber dies hat ihm gedroht, dass sie halt jeden einzelnen Mitarbeiter dazu anhalten werden, ihm eben eine Unterlassungserklärung auf den Hals zu hängen, und dann sind das bei 50 Mitarbeitern a 5.000 Euro Unterlassungserklärung mal eben Bereiche, die halt ein normaler Sozialarbeiter allein finanziell nicht mehr stemmen kann. Und insofern finde ich es gut, dass der Bundesverband dann einfach gesagt hat von uns, ja gut, wir haben eine gute Rechtsabteilung, wir warten da mal ganz ruhig ab, was da kommt. Genau, vor allem, wenn das letztinstanzlich noch nicht abgeschlossen ist. Faden verloren, sehr schön. Ja, ist doch einfach was, wir machen das so. Genau. Jetzt steht das bei uns auf der Homepage und wir warten drauf, dass da was kommt. Hast du schon irgendwas gehört, ob da schon an die Piratenpartei herangetreten wurde? Ich selber habe jetzt noch nichts gehört. Ich nehme mal an, das wäre schon durchgesickert. Also da scheint sie aus dem Mumble geflogen zu sein. Wir werden einfach mal versuchen, die Verbindung wieder aufzubauen. Nicht wundern, es wird keine Pause geben, weil ich die Pausen herausschneide. So, bin wieder da, hoffe ich. 1, 2, 3. Ja, bist du, genau. Gut, also du schneidest das. Das passiert automatisch, das heißt, was du jetzt sagst, kann und wird gegen dich verwendet. Hervorragend, da bin ich ja beruhigt. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, ob schon irgendjemand, ob sich bestimmt bei der Partei gemeldet hatte, deswegen. Achso, nein, also wie gesagt, ich habe noch nichts gehört. Ich fand halt nur so ein ganz kleines bisschen bei der Öffentlichkeitsarbeit und bei der Erklärung unglücklich gemacht, dass halt gar nicht auf das Urteil vom Dirk Feiertag, was er erstritten hat, verwiesen worden ist. Weil so haben wir, sage ich jetzt mal, alle negativen Kommentare abbekommen, aller oh, die Piraten veröffentlichen das einfach so ohne Rückfrage und ohne gerichtliche Unterfütterung. Und ich finde, das hätte uns so ein ganz kleines bisschen den negativen Kommentare vom Hals gehalten und da so ein bisschen mehr Wind in unsere Segel geblasen, wenn wir das gleich von Anfang an gesagt hätten, ja, es gibt ja schon ein Urteil, wir machen das ja nicht einfach so. Ja, genau, ich habe hier also auch die Pressemitteilung liegen, da stand das halt auch nur drin, dass es veröffentlicht wurde und das andere nicht. Ja, fand ich, wie gesagt, ein bisschen schade, so klingt es nach so einer Alleingang-Guerilla-Aktion, ich meine, was es ja schon ein bisschen ist, aber das andere hätte ich halt noch ein bisschen cooler gefunden. Jo, ich sag mal so, wir haben diese Liste jetzt im Wiki liegen, wiki.piratenpartei.de/telefonlisten-jobcenter. Und im Prinzip kann jeder gucken, ob seine Stadt dabei ist oder auch nicht. Und wenn nicht, kann man ja im örtlichen Jobcenter mal nachfragen nach der Telefonliste. Also, wenn ihr Lust, Zeit habt, könnt ihr da gerne mal aktualisieren und weiter füllen. Das kann ich doch so sagen, oder? Ja, das wäre schön, weil der Harald Thomé hat mir auch versprochen, also wenn er weiter Listen bekommt, dann wird er die auch an uns weiterleiten und dann brauchen wir die ja einfach nur einpflegen. Ich hoffe natürlich nicht, dass die Jobcenter jetzt dazu übergehen, so alle 3 Wochen mal ihre Telefonnummer zu ändern, aber ich hoffe, die sind einfach viel zu schwerfällig, um diesen Schlag, den sie jetzt bekommen haben, sage ich jetzt mal, so abzufedern. Wobei man ja auch fairerweise sagen muss, dass es auch Jobcenter gibt, die damit kein Problem hatten. Das ist richtig, das hört man auch vereinzelt. Ich weiß allerdings nicht, also ich habe noch nicht so das System rausbekommen, ob das eher kleinere oder größere Jobcenter sind, ob es darauf ankommt, ob die, sage ich jetzt mal, im Westen oder Osten liegen oder in Großstädten oder auf dem Land. Also da ist noch nicht so ein System erkennbar. Ja, vielleicht hängt es auch einfach damit zusammen, wer diese Jobcenter leitet. Das wäre durchaus möglich. Hinweisen muss man übrigens darauf, dass das halt nur wirklich für die Jobcenter gilt. Das gilt nicht für die Bundesagentur für Arbeit, was irgendwie wahrscheinlich noch so ein extra Schiene ist. Also es ist wirklich erstmal unmittelbar für die Jobcenter und auch nur für die Telefonnummern von den Leuten, die in Kundenkontakt stehen. Also zum Beispiel Widerspruchsstelle oder eben direkt die Vermittler und Berater. Also jetzt nicht alle Telefonlisten irgendwo, die man mal gefunden hat, veröffentlichen, sondern es gilt wirklich nur für die Leute, die halt unmittelbaren Kundenkontakt haben. Genau, weil im Prinzip interessiert es die Leute draußen ja auch nicht, was, ich sag mal ganz spitz, der Pförtner für eine Telefonnummer hat, weil man mit dem ja keinen Kontakt hat. Genau, aber es kann ja sein, dass hier ein paar ganz Eifrige sind, die jetzt alles erstmal in Telefonnummern reinstellen. Ich wollte es bloß abbremsen, nicht, dass wir da dann gleich die nächsten Unterlassungserklärungen am Hals haben. Ja, ist vernünftig. Gut, ich wäre mit meinen Fragen durch. Habe ich irgendwas vergessen, wozu du noch was sagen möchtest? Nö, also ich würde nur aufrufen, also wer so jetzt so ein bisschen Lust auf Arbeitspolitik bekommen hat, der ist natürlich bei uns in der Bundes-AG immer gern gesehen. Und ja, also im Prinzip alle Themen der Arbeitspolitik können wir auch mal langsam anfangen zu bearbeiten. Dann haben wir da nämlich noch ein nächstes Standbein. Wobei, Ich meine, die, zumindest die Anträge zu Hartz IV Jobcenter sind damals unter der Fahne der Sozialpiraten entstanden, oder nicht? Genau, die können sich bei uns auch mal melden. Uns gibt es nämlich auch noch und Zusammenarbeit zwischen den AGs ist ja immer eine klasse Sache. Gut, dann hoffe ich, dass dir zugehört haben. Ich bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich danke dir. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.